Josef hatte gerade das 37. Lebensjahr erreicht. Es war etwa 2 Monate nach seinem Brief. Da wurde er eines Morgens in das Sprechzimmer des Abtes gerufen. »Man beehrt mich mit einem Auftrag an Sie, Hochgeschätzter. Alle Achtung vor Ihrem Magister Ludi. Der kann Briefe schreiben. Ja, also, der Verehrungswürdige schreibt mir, man halte es dortseits für wünschenswert, Sie einmal wieder zu sehen und zu umarmen, auch festzustellen, inwieweit etwa der lange Aufenthalt unter uns Halbbarbaren moralisch und stilistisch korrumpierend auf Sie gewirkt habe. Kurz, sofern ich das umfangreiche literarische Kunstwerk richtig verstanden und gedeutet habe, wird Ihnen ein Urlaub bewilligt.« Stand ihm Neues bevor? Sollte er abberufen werden? Und würde das eine Beförderung oder ein Rückschritt sein? Aber der Brief sprach ja nur von Urlaub. Bei der Abreise kam er sich wie ein Knabe vor, um freilich bald zu merken, dass er kein Knabe und auch kein Jüngling mehr war. Nein, was einst selbstverständlich und erlösend gewesen wäre, ein Jubelschrei zu den Vögeln im Baum hinauf, ein laut angestimmtes Marschlied, ein schwebend rhythmisches Dahintanzen, es ging nicht mehr. Es wäre steif und gespielt herausgekommen. Er spürte, dass er ein Mann geworden war. Jung im Gefühl und jung an Kraft, aber in der Hingabe an den Augenblick und die Stimmung nicht mehr geübt, nicht mehr frei, sondern angebunden und verpflichtet. Bei einem kleinen Halt in Monteport begrüßte er den Altmusikmeister. Er fand den alten Herrn zwar etwas leiser und abgewandter, aber an Aussehen kräftiger und heiterer als beim letzten Mal. Die Müdigkeit war aus seinem Gesicht gewichen. »Ich habe vernommen, du seiest zu etwas wie ein Diplomat geworden. Eigentlich kein schöner Beruf. Aber es scheint, man sei mit dir zufrieden. Falls es nicht dein Ehrgeiz sein sollte, in diesem Beruf für immer zu bleiben, dann sieh dich vor, lieber Josef. Ich glaube, man will dich einfangen. Wehre dich. Nein, frage nicht, ich sage kein Wort weiter. Du wirst ja sehen.« Trotz dieser Warnung empfand Josef bei seiner Ankunft in Waldzell eine Wiedersehensfreude wie noch nie. Und jene gesteigerte Aufnahmefähigkeit, jenes gewachsene und dankbare Verständnis des Heimgekehrten, des Gereisten, des reifer und klüger gewordenen. »Mir ist, als habe ich all die Jahre hier im Schlaf hingebracht. Glücklich zwar, aber wie ohne Bewusstsein. Und als sei ich jetzt erwacht und sähe alles scharf und klar. Dass 2 Jahre Fremde so die Augen schärfen können.« Richtig allerdings kam diese Hochstimmung erst nach seinem Empfang beim Glasperlenspielmeister zum Blühen. Der Magister Ludi stellte weniger Fragen, als Knecht erwartet hatte. Einzig über den Pater Jakobus konnte er gar nicht genug zu hören bekommen. 2 Tage später lud ihn der Glasperlenspielmeister zusammen mit Herrn Dubois und dem derzeitigen Leiter der Waldzeller Eliteschule zum Essen ein. Diese Einladung rückte Knecht zum ersten Mal für alle sichtbar in den engsten Kreis der Kandidaten für hohe Ämter. Er spürte es selbst. Als er nämlich einige Besuche und Ausflüge unternahm, nach Keuperheim, nach Hirsland und ins ostasiatische Studienhaus, erhielt er alsbald Einladungen der dortigen hohen Amtsstellen. Er wurde in diesen paar Wochen tatsächlich mit der gesamten Ordensbehörde und mit der Mehrzahl der Magister und Studienleiter bekannt. In In den letzten Tagen von Knechts Urlaub kam der Magister Ludi wieder auf die Mariafelser Sendung und auf die nächste Zukunft und Aufgabe zu sprechen. Der Auftrag, den ich dir zu übergeben habe, ist also dieser. Wir planen für früher oder später die Einrichtung einer ständigen Vertretung unseres Ordens beim Vatikan, womöglich auf Gegenseitigkeit. Es gibt nun einen uns bekannten und erreichbaren Mann, dessen Stimme in Rom das allergrößte Gewicht hat, den Pater Jakobus. Und dein Auftrag ist demnach, du sollst ins Benediktinerstift zurückkehren, sollst wie bisher dort leben, Studien treiben, einen harmlosen Glasperlenspielkurs abhalten und dabei all dein Augenmerk daran wenden, den Pater Jakobus langsam für uns und unser Vorhaben zu gewinnen. Knecht, den dieser Auftrag nicht mehr überraschte, erklärte eine Bedenkzeit für überflüssig und nahm den Auftrag gehorsam an. Bald darauf reiste Josef nach Mariafels zurück.